Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 21 von Gabelbissen. Die heutige Folge führt uns wieder einmal in die Bundeshauptstadt von Österreich, nach Wien. Denn heute möchte ich euch ein ganz spezielles und sehr, sehr beliebtes Gericht der Österreicher und Österreicherinnen vorstellen. Und zwar das Backhuhn. Das Backhuhn ist so beliebt, dass man es eigentlich fast überall bekommt. Man bekommt es im Horrigenlokal, im Beisel, im Wirtshaus, in Restaurants und es gibt sogar eigene sogenannte Backhändlerstationen. Und bei diesen Lokalen, wie der Name vermuten lässt, bekommt man hauptsächlich Backhändl. Man, natürlich gibt es auch andere Speisen, aber das Hauptaugenmerk liegt auf eben dem gebackenen Huhn. Das, was wir heute übrigens als dieses Gericht kennen, hat ganz, ganz wenig mit dem Original, dem ursprünglichen Gericht zu tun. Sprich, das Ganze hat sich über die Jahre einfach verändert oder, wie soll man sagen, es hat sich weiterentwickelt. Und um den Ganzen mal ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen, drehen wir die Uhr zurück auf das 17. Jahrhundert. Also wir sehen, wir sind schon lang vor der eigentlichen Erfindung des Wiener Schnitzels. Und zwar gibt es im 17. Jahrhundert bereits erste Erwähnungen bezüglich Backhuhn. Und zwar sprach man da in den ganzen Schriften von bachernden Hühnern. Und die hatten aber keine Panade, und zwar haben die damals quasi Natur gebacken. Dann ein Jahrhundert später, genauer gesagt im 18. Jahrhundert, und um noch genauer zu werden, um 1720 herum, wurde im berühmten Kochbuch von Konrad Haggers ein neues Rezept erwähnt. Und zwar hat er ein Gericht vorgestellt, das den Namen hatte, Hühnlein aus abgeschlagenen Eiern gebacken. Und das war mehr oder weniger eine der Urformen des heutigen Backhuhns. Die Zubereitung war wie folgt. Und zunächst wurde das ganze Huhn in Essig mariniert. Und das Ganze hat man so circa einen Tag marinieren lassen. Im Anschluss wurde es herausgenommen, mit Eier, Mehl, Semmelbrösel und Petersilie paniert und das Ganze wird dann im Ganzen wieder in Schmalz gebacken. Ganz wichtig ist eben, wie ich bereits schon betont habe, dass es im Ganzen verarbeitet wurde, denn heutzutage wird das nicht mehr so gemacht. Einige Zeit später, und zwar im Jahre 1781, findet man eine Aufzeichnung von einem gewissen Christoph Friedrich Nokolai, ein Rezept, wo es bereits um die geviertelten Hühner geht, die in Schmalz oder Butter gebacken wurden. Ja, und geviertelt und Schmalz und Butter, das sind schon eindeutige Indizien zum klassischen Altwiener Backhuhn. Und man liest dann ab dieser Zeit eigentlich immer öfter von Gerichten, die auf diese Art und Weise zubereitet wurden. Und zum Beispiel kann man auch nachlesen, dass in zwei ganz berühmten Wiener Lokal, dem Wilden Mann und dem Papperl im Prater, also die waren zu der damaligen Zeit berühmt, möchte ich noch anmerken, dass zu dieser Zeit bereits knusprige Backhändl serviert wurden. Einige Zeit später, und zwar schon im 19. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahre 1810, wurde im Kochbuch der Theresa Ball auf ebenfalls ein Huhn im Schlafrock erwähnt, das damals in Schmalz ausgebacken wurde. Und hier geht man auch schon auf vorige Gerichte ein im Rezept, sprich es wird historisch ein bisschen aufgearbeitet. So kann man davon ausgehen, dass hier schon langsam etwas in der heutigen Richtung entwickelt wurde. Ja, und das Backhuhn wurde immer beliebter. Und es wurde so beliebt, dass man die Zeit sogar als Backhuhnzeit in den Geschichtsbüchern bezeichnet. Um das Ganze genauer zu sagen, eigentlich war es der Biedermeier, sprich der Wiener Kongress etc. Man will jetzt nicht zu geschichtlich werden. Dann typisch war ja übrigens auch das Backhuhn, dass man es am Pfingstsonntag gegessen hat. Am Pfingstsonntag war in Österreich immer typischer Tag für die Firmung. Ja, und da findet man in alten historischen Aufzeichnungen zum Beispiel, dass im Juni 1852 im Wiener Prater an einem Pfingstsonntag 12.000 Backhändl serviert wurden, sprich 24.000 Portionen Backhuhn. Das muss man sich mal vorstellen. Das an einem einzigen Tag im Prater in Wien. Eine irre Menge, wenn ihr mich fragt. Ja, und 1827 dann, ich verspreche es, dann lasse ich es mit den Jahreszahlen für diese Folge, gab es bereits erste Überlegungen, ob man das Backhuhn jetzt mit oder ohne Haut essen soll oder zubereiten. Heutzutage wird noch immer gestritten, ist das Original mit oder ohne Haut. Die damalige Überlegung war wegen schwacher Menschen oder kränklicher Menschen, denn denen wurde empfohlen, die Haut und Panade zu entfernen. Denn wir können uns vorstellen, das war damals ziemlich fett und wenn man zum Beispiel mit dem Herzen hat und dann noch was Fettes isst, das harmoniert ja nicht gerade besonders. Ach, eine Jahreszahl habe ich doch noch. Und zwar 1930. Und da gab es nämlich das erste Rezept, das unserem heutigen bekannten Backhuhn ähnelt. Jetzt habe ich schon so oft vom heutigen Backhuhn gesprochen, vom Backhuhn. Was ist denn das jetzt genau? Das Backhuhn, Backhändl oder wie man es im Wienerischen nennen würde, das Bachhändl, wird traditionell in vier Teile zerlegt. Plus Kragen und Innereien. Und bei diesen letzten beiden genannten Teilen spricht man quasi vom Fünferteil. Ja, und wie schon erwähnt, ist eigentlich eine ewige Streitfrage, ob man es jetzt mit oder ohne Haut zubereitet bzw. isst. Ich persönlich mag beide Varianten gern. Und ja, geschmacklich unterscheiden sie sich meiner Meinung nach nur sehr, sehr wenig. Ja, und teilweise gibt es auch ein paar kleine Streitereien darüber, ob man einen Backhuhn heutzutage entbeint oder nicht. Sprich, die Fleischstücke des Huhns ohne Knochen paniert oder mit. Für mich persönlich gehört ein Backhuhn immer mit Knochen. Das hat irgendwie mehr Charakter, mehr Flair. Das ist, jetzt klingt jetzt vielleicht blöd, hühnerartiger für mich. Und das ursprüngliche Backhuhn wurde in Schmalz gebacken. Das wird heutzutage ehrlich gesagt nur mehr wenig gemacht, bis eigentlich gar nicht mehr. Nur der Schmalz von damals war auch ein ganz spezielles, etwas wie wir es heute vielleicht nicht mehr so kennen. Und zwar handelt es sich damals um eine Mischung aus Schweine- und Rinderschmalz. Das Wiener Schnitzel, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, wurde ja nur in Schweineschmalz gebacken. Das Backhuhn hingegen aus einer Mischung von Schwein und Rind. Und heutzutage wird das Backhuhn in Öl herausgebacken. Das hat auf der einen Seite einen gesundheitlichen Hintergrund, der Öl bei weitem bekömmlicher ist als Schmalz. Natürlich sagen viele wieder einmal, und ich kann es nicht bestätigen, da ich selbst noch keines in Schmalz gegessen habe, dass das Original im Schmalz gebacken um einiges besser schmecken soll als jenes im Öl. Würde mich mal interessieren, vielleicht finde ich ja ein Lokal, das das noch in Schmalz herauspackt. Schauen wir mal. Heutzutage werden in Lokalen noch zwei Arten des Wiener Backhuhns angeboten. Da hätten wir auf der einen Seite das Alt-Wiener Backhuhn. Das entspricht ja mehr oder weniger der Urform, wie ich bereits schon erwähnt habe. Und das bekommt man auch richtigerweise in vier Teile zerlegt. Andere Lokale bieten dann zusätzlich auch noch ein ausgelöstes Backhuhn an. Und beim ausgelösten Backhuhn, wie ich bereits erwähnt habe, ist das Hühnerfleisch paniert, nur eben ohne Knochen. Ja, und wenn man jetzt spät unter Anführungszeichen nur ein Wiener Backhuhn bestellt oder bekommt oder einfach nur Backhuhn, dann wird es meistens in mehrere Teile zerlegt und nicht in vier, aber mit Knochen paniert. Und typischerweise wird zu diesem Gericht ein Kopfsalat, ein Kartoffel- oder Mayonnaise-Salat als Beilage serviert. Ab und zu bekommt man auch mit Pommes frites, traditionellerweise aber mit einem der drei Salate. Und vom Backhuhn gibt es übrigens auch noch eine speziellere Variante, und zwar der Backhändl-Salat. Und das Gericht finde ich in gewisser Hinsicht irgendwie witzig. Denn egal wo man in Österreich hinkommt, man findet immer wieder auf der Speisekarte den Backhändl-Salat. Nur irgendwie beansprucht jeder für sich, dass er es erfunden hätte. Zum Beispiel gibt es den steirischen Backhuhnsalat, den Waldviertler Backhuhnsalat, den Wiener Backhuhnsalat, den Weinviertler Backhuhnsalat etc. etc. Man könnte ja jetzt vermuten, dass jede Region es grundlegend anders macht. Aber das Witzige in der Sache ist, die sind sich irgendwie immer alle etwas ähnlich. Ich persönlich würde den Backhändlersalat eher der Steiermark zuordnen, denn ich sage einmal, 80% der Lokalen, wo ich Backhändl-Salat bestelle, wird das Ganze immer mit Kernöl mariniert. Und Kernöl ist eine Spezialität der Steiermark. hat nichts mit dem Waldviertel zu tun, nichts mit dem Weinviertel etc. Nein, das Ganze wird hauptsächlich in der Steiermark gemacht. Nur was ist genau jetzt ein Backhändlersalat? Und zwar werden hier meistens Hühnerbrustfilets herangezogen, die werden in schöne Streifen geschnitten, im Anschluss paniert und gebacken. Das Ganze wird dann auf Blattsalat mit Tomaten, Kartoffeln, Paprika erweitert, serviert und zum Schluss dann mit Essig und traditionellerweise mit Kernöl mariniert. So, jetzt habe ich euch sicherlich den Mund schon ein bisschen wässrig gemacht, den Backhändlersalat und Backhuhn, und ich habe auch viel wieder Geschichtliches erzählt. Und jetzt würde ich mir vorschlagen, kommen wir zu den Rezepten. Heute werde ich euch zwei Rezepte vorstellen. Zunächst das traditionelle Wiener Backhuhn und im Anschluss das moderne Wiener Backhuhn. Kommen wir zum Klassiker, dem traditionellen Wiener Backhuhn. Für zwei Portionen benötigen wir ein ganzes junges Huhn. Junges Huhn deswegen, da das Fleisch bei denen einfach viel zarter ist. Ältere Hühner neigen schon dazu, eher zäh zu sein. Die kann man dann eher für Suppen verwenden oder auch für ein Ragout. Und was wichtig ist bei dem jungen Huhn, sollten wir auch die Innerei dabei haben. Des Weiteren benötigen wir 3 Eier, Mehl, Semmelbrösel. Hier sage ich absichtlich keine Mengen dazu, denn diese variieren abhängig von der Größe eures Huhns. Also das müsst ihr dann selbst, wie soll man sagen, abwiegen, wie viel ihr jetzt braucht, aber das ist nicht sonderlich schwer. Des Weiteren benötigen wir Schmalz. Wer es ganz original haben möchte, sollte hier schauen, eine Mischung aus Rinder- und Schweineschmalz zu bekommen. Aber es wäre auch kein Problem, wenn man reines Schweineschmalz verwendet oder auch Butterschmalz. Auch kein Problem. Und dann benötigen wir noch einen Bund frische Petersilie und eine Zitrone. Im ersten Schritt des Rezepts müssen wir unser Huhn zunächst vierteln. Das Ganze geschieht folgendermaßen. Wir müssen das Huhn zunächst der Länge nach halbieren und danach werden die Hälften noch einmal geteilt. Und zwar setzt man hier das Messer gleich unterhalb des Schenkels an. Sprich, dass der vordere Teil Brust mit Flügel und da hinten der Schlegel mit dem restlichen hinteren Teil des Huhns. Dann ist es noch wichtig, dass der Schenkel leicht eingeschnitten wird. Ja, den Kopf sollte man noch inklusive Kragen entfernen. Kragen ist der Hals. Und danach nimmt man das, die zwei Sachen her mit den Innereien und salzt sie. Und diese Sachen werden dann am Anschluss noch vorsichtig mit einer Gabel ein paar Mal angestochen. Das sollten wir übrigens auch mit den restlichen Hühnerteilen machen. Auch die werden ein paar Mal angestochen. Nun nehmen wir unsere Eier und schlagen die in einer Schüssel auf. Danach werden die Hühnerteile gesalzen, in Mehl gewendet, durch Ei gezogen und mit den Semmelbröseln schließlich paniert. Das Ganze machen wir auch mit dem Kragen und den Innereien. Innereien haben wir aber schon gesalzen, das müssen wir nicht noch ein zweites Mal tun. Und nun ist es wichtig, in einem hohen Topf die Teile einzeln herauszupacken. Würde man zu viel reingeben, hätte man zu wenig Temperatur und das Ganze würde, naja, wie soll man sagen, nicht frittieren, sondern im Öl mehr oder weniger sieden und das würde die Panade auch das Fett aufnehmen. Ja, das wollen wir alles nicht haben. Also immer einzeln panieren. Danach, wenn das Teil fertig paniert ist, lassen wir es auf Küchenpapier abtropfen und stellen das Ganze im Backrohr warm. Denn es braucht ja eine Zeit, ein ganzes Huhn zu panieren und auskühlen soll es ja auch nicht. Wenn alle Teile paniert sind, widmen wir uns der Petersilie. Und zwar werden von den einzelnen Stängeln die Blätter abgezupft und diese werden ebenfalls kurz frittiert. Nicht so lang, weil sonst haben wir das Problem, das Ganze ist ja etwas verbrannt und der Geschmack ist alles andere als harmonisch. Ja, wenn wir das Ganze frittiert haben, richten wir unsere Backhuhnteile auf einer großen Platte an. Traditionellerweise, habe ich mir sagen lassen, wird es auf weißem Papier angerichtet. Und über die ganzen Teile streuen wir noch die panierte Petersilie. Tja, die Zitrone vergessen wir natürlich auch nicht. Die wird geviertelt und einfach ganz einmal dazugereicht, wie wir es auch vom Wiener Schnitzel kennen. Ja, und jetzt kommen wir zum modernen Wiener Backhuhn. Und hier benötigen wir für zwei Portionen ein ganzes Huhn, diesmal aber ohne Innereien, zwei Eier, Mehl, Semmelbrösel, Öl. Hier würde ich persönlich Rapsöl empfehlen, da es meiner Meinung nach den Vorteil hat, der Panade eine spezielle Farbe zu verleihen. Man, natürlich kann man auch ein Sonnenblumen- oder Maiskernöl nehmen, doch mit Rapsöl, finde ich, wird das Ganze einfach um einen Tick goldbrauniger. Er klingt vielleicht komisch, aber ich habe persönlich die Erfahrungen gemacht und somit würde ich es auch empfehlen. Und zu guter Letzt benötigen wir noch eine Zitrone. Zunächst müssen wir bei diesem Huhn mal den Kragen entfernen, denn bei der modernen Variante interessiert uns der Kragen nicht. Und danach wird das Huhn der Länge nach halbiert. So, und jetzt beginnt das weitere Zerlegen. Und zwar müssen wir von den Hälften zunächst einmal das Flügel entfernen, danach den Schenkel und das übergebliebene Teil wird dann noch einmal halbiert, sprich, dass wir das Brustfilet haben und den hinteren Teil des Huhns. Das mache ich dann mit beiden Hälften. So, und jetzt kann man, sofern man möchte, die Teile häuten oder nicht. Das ist jetzt euch überlassen. Ursprünglich hat man es übrigens gehäutet, weil man der Meinung war, dass die Panade somit besser am Huhn haften bleibt. Ich kann das jetzt nicht unbedingt bestätigen. Meines Erachtens haftet es bei beiden Varianten gleich gut. Wenn man es auf der Haut oben lässt, kann es sein, dass es mehr Blasen wirft, aber ehrlich gesagt, mich stört das nicht. Wenn es euch stört, dann bitte die Haut entfernen. Nun nehmen wir unsere Eier und die werden einmal wie vorher in einer Schüssel schön aufgeschlagen. Danach nehmen wir wieder unsere Hühnerteile her, salzen die, melieren sie, dann ziehen wir sie durchs Ei und zu guter Letzt werden sie mit den Semmelbröseln paniert. Nun ist es wieder an der Zeit, einen hohen Topf herzunehmen und das Öl darin zu erhitzen, damit es ordentlich Temperatur bekommt. Und auch hier achten wir wieder darauf, dass die Teile einzeln paniert werden. Wer eine Fritteuse besitzt, der kann durchaus mehr hineingeben. Wer es klassisch am Herd im Topf macht, der paniert sie einzeln. Und das moderne Backhuhn lässt man im Anschluss auch wieder auf Küchenpapier abtropfen und stellt es natürlich im Ofen warm. Serviert wird dieses jedoch nicht auf einer großen Platte, sondern diese werden häufig oder man kann schon fast sagen üblicherweise in einem mit Servietten ausgekleideten Bastkörbchen serviert. Und dazu reicht man noch eine geviertelte Zitrone. Tja, und das war's dann auch schon, das Gericht ist fertig. Und wie bereits erwähnt, kann man dazu einen Kopfsalat, einen Kartoffelsalat oder auch einen Mayonnaise-Salat als Beilage servieren. Ein Rezept zum Kartoffelsalat findet ihr zum Beispiel bei mir in der Stelzenfolge. Das Ganze wird noch in den Shownotes wie üblich verlinkt. Ehrlich gesagt, nach dem vielen Reden vom Backhuhn habe ich jetzt direkt Appetit darauf bekommen und ich glaube, ich muss mir gleich selbst eins machen. Und somit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einmal ein klassisches österreichisches Gericht näher bringen. Und wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.